so furchtsam. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Warum seid ihr so furchtsam? Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Seid ihr so furchtsam? Warum, warum seid ihr so furchtsam? Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Seid ihr so furchtsam? Warum, warum seid ihr so furchtsam? Warum, warum? Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam?